Neulenkbach. Zweites Buch. Von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 13. Reis heil. Obgleich es in jüngerer Vergangenheit vermehrt zu Übergriffen auf Befragte gekommen war, worauf zu schließen wäre, dass Abgesandte des ORF, des Ordens rechtschaffender Freispitzel, diese sogenannte Reichsbahngesellschaft Herrn Smiths bereits infiltriert zu haben schienen oder aber auf jeden Fall Einblick in die Umfragebögen dieser Organisation hatten, fürchtete Herr S. diesen kleinen Mann mit den besorgt reinblickenden Hundeaugen nicht. Der Mensch Smith ging wohl auch nur pflichtbewusst seiner Arbeit nach, hatte vermutlich Familie zu nähren und wolle wohl selbst nur irgendwie über die Runden kommen. Nichtsdestotrotz zweifelte Herr S. auch keinen Moment daran, dass dieser Mensch, sei es auch nur wegen eines unhaltbaren Verdachts wegen, einer kleinen, gesundheitlichen Unbesslichkeit, wie man so mochte, einem falschen Worte wegen, einen jeden Reisenden ohne Ausnahme dem Regime melden würde. Herr S. kannte schließlich diesen Typus Mensch. Was mit den Daten jener Befragten denn später passiere, interessiere sie nicht, solange regelmäßig Essen auf den Tisch käme. S. versicherte somit umgehend Herrn Smith, die Bahnfahrt wie auch der Service des Unternehmens entsprachen zu jedem Zeitpunkt seiner Erwartungen und vermochten ihn vollauf zufrieden zu stellen. Bedauerlicherweise habe sich jedoch bereits zu Beginn der Reise etwas unwohl gefühlt, was vermutlich auf ein Gebrechen seines tageweisen schwachen Magens zurückzuführen sei und aber keinesfalls etwas mit dem makellosen Ablauf der Bahnfahrt selbst zu tun habe. Herr Smith lächelte ob dieses unerwartet ehrlichen Zugeständnisses zufrieden bis über beide Ohren und begnügte sich ohne weitere Nachfrage mit der beglaubigten Reiseerlaubnis der rechtsgültigen Aufenthaltsgenehmigung für die Stadt Neulenkbach und selbstredend des neuen Reisepasses Herrn S., welcher jener von einem vertrauenswürdigen Bekannten mit guten Kontakten zu engstem Regimekreise sich wohlwissentlich hatte anfertigen lassen. Reis heil, verabschiedete sich Herr Smith in ruhigem, gleichgültigen Ton, wandte sich freundlich ab und entfernte sich. Reis heil, antwortete Herr S., gut hörbar, an das traurige Los aller noch freier Länder denkend, die schon bald von der Reichsbahn aufgeschlossen werden sollten und unter das Joch des Zwicker-Regimes fallen würden, wenn die GFR, die Gemeinschaft freier Reisender, denen auch Herr S. angehörte, es nicht umgehend zu vereiteln verstünde. Ende des 13. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Der ICE, der großen kleinen Bahn, das ist der VT. Er fährt gemütlich und er ist gar nicht mal so schnell. Und schaut man technisch interessiert mal in den Führerstand, da sitzt dann unser Ecki drin und der ist allen Jahren bekannt. Die schwarze kleine Dampflok.